1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis, Gamescom. Oh Mann, wir stehen jetzt seit 3 Stunden an, um einen Game-Trailer zu sehen. Aber jetzt sind wir drin, es geht los. Das ist Teil 6, der ist grafisch fetter als Teil 5, ist aber ansonsten das Gleiche. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das war alles? Überleg doch mal, Gott hat die Erde in 7 Tagen erschaffen und die hier arbeiten an dem Spiel 2 Jahre. Wie cool wird das denn? Oh, guck mal, cool für die Eltern. Die haben hier auch eine Kindertagesstätte. Nee, das sind die Fans der YouTube-Stars. Aha. Und wer ist das? Das ist ein Let's Player. Der zockt Games und redet dabei. Ja, Leute, ich sitze wie immer vor meinem Rechner und sage dann zum Beispiel über einen Zombie, da hat aber jemand schlecht gefrühstückt. Hahaha, funny. Wie kommt der immer auf diese Sprüche? Oh, da ist sie. Die ist auch ein gefeierter YouTube-Star. Sie. Wollt ihr euch auch so sminken wie ich und immer die Markenprodukte kaufen, die ich zufällig in die Kamera halte? Ja! Läuft bei ihr. Guck mal, da ist auch unser Vermieter. Tag, ihr Tankquittungen. Tag, Herr Braunschweig. Sie sind am Oculus Rift Stand? Na klar, setz die Brille auf und zock dieses Game. Da ist man ein Obsthändler und muss seine Früchte verkaufen. Okay. Boah, ist das langwierig. Da wird man ja wahnsinnig. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis man auf den Markt kommt. Na eben, genau wie bei der Oculus Rift. Genial. Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.